Wir sehen die Welt vor lauter Stämmen nicht. Menschen denken in Gruppen und drehen in Gruppen durch. Doch um wieder zu Sinnen zu kommen, ist jeder auf sich gestellt. Das hat schon der schottische Schriftsteller Charles Mackay festgestellt, der Mitte des 19. Jahrhunderts eines der ersten Bücher über Gruppendynamik geschrieben hat. Unsere Stammesmentalität hindert uns oft am klaren Denken. Mit der progressiven Revolution legen wir zwar insgesamt weniger Wert auf Autorität und Loyalität und sind dadurch weltweit weniger kollektivistisch, doch gerade im Netz kann man eine Retribalisierung beobachten. Die Ausbildung moderner Stämme und die Radikalisierung der Etablierten. Neue Rechte gegen alte Linke, Veganer gegen Fleischesser, Fahrradfahrer gegen Autofahrer, Impfgegner gegen Naturwissenschaftler, Gläubige gegen Atheisten. Ganz gleich, wie egalitär die Gesellschaft ist, wer aus dem Blickwinkel seiner Stammesidentität lang genug hinschaut, wird irgendwo immer Nachteile für die eigene Gruppe und moralische Verstöße bei den anderen Gruppen entdecken. Nur wenn wir uns weniger einzelnen Stämmen zuordnen und von Angesicht zu Angesicht miteinander streiten, haben wir die Chance, Gelassenheit zu entwickeln und zu erkennen, dass ein Straftäter mit Migrationshintergrund nicht den Untergang des Abendlandes einläutet und eine Blutwurst am Buffet der Islamkonferenz keinen Affront gegen Muslime darstellt. Vor allem, wenn das seit Jahren eine übliche Praxis ist, Vertreter aller Konfessionen teilnehmen und die übrigen Speisen am Buffet klar als halal und vegetarisch gekennzeichnet sind. Ohnehin werden Kosmopoliten und gemäßigte Traditionalisten zu einem gewissen Grad immer aufeinander angewiesen sein. Die Traditionalisten haben diejenigen Identitäten und Kulturen ausgebildet, die die Kosmopoliten dann in die Welt trugen. Zwar hat die Zahl der radikal-progressiven weltweit zugenommen, doch Eric Kaufman schätzt den Anteil der Kosmopoliten weltweit auf nur 8%. Der Rest der Menschheit zieht es vor, ortsgebunden beheimatet zu sein. Wären alle Menschen Kosmopoliten, würde jeder Markenturnschuhe tragen und Avocado-Toast essen. Vermutlich gäbe es dann die versteckten Dörfer und lokalen Bräuche gar nicht, für die die Hipster lange Flugreisen auf sich nehmen. Wären alle Menschen Traditionalisten, gäbe es keinen Fortschritt und niemand würde vom Kulturaustausch profitieren.